Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios, liebe Freunde des VfL. Ja, die Schocknachricht kam, frohe Pfingsten, sage ich nur. Am Pfingstsonntag, Naldo geht zu Schalke und ja, verlässt den VfL nach 4 Jahren. Bitter, bitter, ganz, ganz viele Fanreaktionen hat es dazu gegeben. Darüber sprechen wir unter anderem auch mit Thomas Hiete. Den hatte ich eigentlich gebeten, mal den großen Saisonrückblick hier in der Sendung zu begleiten mit mir und mal zurückzuschauen, was denn alles gut und ja, wo auch viel mehr schlecht gelaufen ist beim VfL. Darüber spreche ich mit ihm. Und ja, Pablo Thiam ist zu Gast. Er wird uns erzählen, warum es die U23 packt in den Aufstiegsspielen gegen Jahn Regensburg und dann es schafft, in die dritte Liga zu kommen. Klares Abseits. Als vom großen Umbruch am Ende der Saison die Rede war, glaube ich nicht, dass die meisten Fans damit gemeint haben, dass Naldo gehen soll. In den meisten Fällen immer eine Stütze gewesen für den Verein, jetzt auch wieder in den letzten Spielen unheimlich wichtig, sich stabilisiert oder als stabilisierender Faktor, als Abwehrchef. Das sind alles so Sachen, die ihn nicht dazu prädestiniert haben, ausgerechnet zum sportlichen Konkurrenten zu wechseln. Er hat auf seiner Facebook-Seite geschrieben und hat sich an die Fans gewandt, nämlich: Leider musste ich für meine Familie und mich die beste Entscheidung für unsere gemeinsame Zukunft treffen und habe daher das Angebot für eine neue sportliche und menschliche Herausforderung angenommen. Alle, die mich aus meiner Bremer und Wolfsburger Zeit kennen, wissen, dass Geld nie mein primärer Entscheidungsfaktor war und immer noch ist, sondern vielmehr die Emotionen, die Begeisterung und das Vertrauen der Menschen um mich herum. Ganz davon abgesehen, das möchte ich jetzt auch mal losgelöst betrachten, dass Naldo über 4 Jahre echt Publikumsliebling, auch Führungsfigur, beliebt bei den Fans, immer sympathisch, unwahrscheinlich viel auch für den Verein und in der Außenwirkung letztendlich auch getan hat und auch auf dem Platz geleistet hat, wirkt es auf mich wie, ja, eine Flucht. Kann man nicht anders sagen. Von heute auf morgen die Nummer, ja, offensichtlich auch den Verein überrascht. Klaus Allofs hat gesagt, ja, wir würden gerne verlängern, Angebot lag auf dem Tisch und wir sind enttäuscht, dass das dann ja holterdiepolter so passiert ist. Denn holterdiepolter macht es ja den Anschein. Und da fragt man sich, warum ist das so? Auf der einen Seite kann man natürlich argumentieren, der VfL hat mit Naldos Hilfe oder mit seinem Beisteuern den internationalen Wettbewerb verpasst. Jetzt sich dann ruckzuck zum sportlichen Konkurrenten aufzumachen und dann die Worte zu hinterlassen: Vielmehr ist für mich entscheidend Emotion, Begeisterung und das Vertrauen der Menschen um mich herum. Dann heißt das für mich ja im Umkehrschluss, das hat er in Wolfsburg nicht mehr gehabt. Lag es daran, dass Schalke noch ein bisschen was draufgepackt hat in der Vertragslaufzeit? Zahlt ausgerechnet Schalke mehr als Wolfsburg? Das sind so Fragestellungen. Auch weil er ja nach der Karriere sozusagen schon ein Bein bei uns im Verein hatte, auch dass man sich vorstellen konnte, ihn weiter zu beschäftigen und eine Rolle zuzuweisen, die er ja dazu genutzt hätte, in Wolfsburg weiter Fuß zu fassen und die Geschicke des Vereins voranzubringen. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass die Wolfsburg-Fans relativ neutral reagiert haben, beziehungsweise nicht mit der sonst üblichen, ja, Häme, Beschimpfung, Beleidigung etc. Das zeichnet uns aus, finde ich. Da war sehr viel Verständnis dabei, beziehungsweise sehr viel Dankbarkeit, auch für die vergangenen 4 Jahre. Da war sehr viel Glückwunsch dabei, dass man ihm alles Gute wünscht in der Zukunft. Deswegen will ich hier an dieser Stelle auch nicht nachtreten. Ich finde nur trotzdem, und da, glaube ich, liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass dieser Transfer oder dieser Wechsel ein ganz, ganz schlechtes Zeichen gewesen ist für den Verein insgesamt. Denn die Fragestellung, die sich sofort bei mir und ich glaube auch bei ganz vielen Fans aufgetan hat, ist: Wenn jetzt schon Naldo geht und das, wie auch immer, geartete sinkende Schiff verlässt, was ist denn dann erst mit Leuten, die sich nicht so identifiziert haben mit dem Verein, wo man das Gefühl hatte, die machen da ein bisschen Dienst nach Vorschrift oder haben gar keine Lust auf den VfL Wolfsburg, was in dieser Saison ja öfter mal herauskam oder zumindest so gesehen wurde. Und jetzt ist es ausgerechnet Naldo, der den Anfang macht. Wer folgt denn dann noch? Ist es ein Benaglio, der eventuell an Kohn Castells nicht mehr vorbeikommt und jetzt sagt, bevor ich dann hier nur auf der Bank versauere, werfe ich auch die Chance weg, nach der Karriere was für einen Verein zu machen, mit dem ich ja die größten Erfolge gefeiert habe. Oder wie ist es mit Spielern wie Julian Draxler, André Schürrle? Ne? Max Kruse möchte ich da jetzt auch nochmal nennen. Oder die, die weniger zum Zuge gekommen sind. Identifikationsfiguren wie Maxi Arnold oder im Punkto zu wenig zum Zuge gekommen Robin Knoche. Ne? Was ist mit Dante? Im Grunde hat man so das Gefühl, ich weiß nicht, so ein schleichendes, ist das eine Auflösungserscheinung? Etwas, was wahrscheinlich gar keine Substanz hat, wenn man dann an der Stelle von wie Klaus Allofs da mal Einblick in die ganzen Verträge hat und so weiter und so fort. Aber dieses diffuse Gefühl, dieses oh, jetzt fällt alles irgendwie auseinander und ob wir dann die Möglichkeit haben, dann nochmal ja, groß anzugreifen oder eine bessere Saison erstmal zu spielen als die vergangene, das sind alles so Fragestellungen, da herrscht eine Menge Verunsicherung, glaube ich, auch nicht nur bei mir, sondern bei vielen Fans vor und deswegen müssen wir jetzt mal schauen, was wir draus machen. Und über dieses Thema möchte ich natürlich auch nochmal reden mit meinem ersten Gast. Der VfL Podcast. Und das ist Thomas Hiete, Sportredakteur beim Kicker und ja, Berichterstatter, Experte für den VfL Wolfsburg. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Eigentlich hatte ich dich ja eingeladen, um die Saison nochmal Revue passieren zu lassen. Ist ja einiges passiert, über das wir reden müssen. Ja, jetzt kam die Nummer mit Naldo dazwischen. Da hattet ihr ja auch geschrieben, eigentlich geht man fest davon aus, dass er verlängert und weiter in Wolfsburg bleibt. Ja, das war dann wohl Pustekuchen, möchte ich mal sagen. Hast du da noch weitergehende Infos für uns? Noch nicht wirklich. Ich kann nur schildern, wie ich es erlebt habe. Das war am Samstagabend nach dem Spiel gegen Stuttgart ein doch sehr angefasster Naldo, so wie man ihn eigentlich nicht kennt, der auf einmal für alle überraschend seine Zukunft in Wolfsburg offen gelassen hat. Und man hatte den Eindruck, er betonte auch nochmal, dass er unbedingt bleiben möchte und wie wohl er sich fühlt, aber dass er mit dem Angebot, das ihm der VfL vorgelegt hat, halt sehr, sehr unzufrieden war. Und der normale Ablauf wäre dann gewesen, Allofs greift diese Worte seines Spielers auf. Sie reden nochmal miteinander, vielleicht verhandeln die nochmal und dann findet man eine Lösung. Stattdessen kam dann am Sonntag die Meldung, Naldo verlässt den VfL und wechselt zu Schalke. Also das hat alle überrascht und ich glaube auch Klaus Allofs. Das klingt überraschenderweise nach einem richtig schweren Konflikt, der da im Hintergrund geschwelt hat. Dass es da so holter die Polter, habe ich ja eben gerade im Vorgespräch gesagt, dass es so holter die Polter gegangen ist dann letztendlich mit dem Wechsel. Kann vieles möglich sein. Vielleicht hat Klaus Allofs die Situation einfach unterschätzt und glaubte, das wird schon klappen mit Naldo, der will eh bleiben, der baut in Wolfsburg sein Haus. Seine Familie fühlt sich wohl und einen 33-Jährigen nimmt wahrscheinlich gar keiner mehr für das ganz große Gehalt. Dass dann Schalke um die Ecke kommt in Form von Christian Heidel, der damit seinen ersten großen Schalke-Transfer eingetütet hat, damit hat vielleicht auch er nicht gerechnet und wurde dann trotz großer Erfahrung ein wenig überrascht. Was genau Naldo jetzt dazu bewogen hat, das hätten wir gerne erfahren, aber er durfte bislang leider nicht darüber reden. Ja, da kommen wir gleich bestimmt am Ende unseres Gesprächs auch nochmal drauf, wenn es dann auch darum geht, wer außer Naldo vielleicht noch den Verein verlässt. Zuerst möchte ich aber gerne zum eigentlichen Thema kommen, nämlich dem Saisonrückblick, zu dem ich dich ja eingeladen habe. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Der VfL hat den Pokal gewonnen, konnte als starke Mannschaft vor Kraft kaum gehen, hat den Supercup gewonnen gegen schier übermächtige Bayern. Die Fans haben sich unwahrscheinlich sympathisch präsentiert, gerade auch in Berlin. Man hatte ein tolles Umfeld, einen souveränen Manager, den Trainer des Jahres, alles so Säulen, die man aufgebaut hat. Kann man dann sagen, dass man in dieser Saison eine Säule sozusagen von denen, die ich gerade aufgezählt habe, nacheinander so ein bisschen abgeholzt hat? Also das kann man schon so sagen. Also ich habe neulich mal geschrieben, die Perspektiven waren so glänzend wie der DFB-Pokal in Berlin, den sie da in den Himmel gewuchtet haben. Das endete mit dem Tag, als Kevin De Bruyne und Ivan Perisic verkauft wurden. Und ich habe damals schon gesagt, und Klaus Allofs sagte regelmäßig, dass das sei nicht möglich gewesen. Ich sage aber, man hätte die beiden, wenn man wirklich die Absicht hatte, und die war ja dann offenbar da, diese Spieler zu verkaufen, hätte man das einfach früher machen müssen. Dann hätte man eine Deadline setzen müssen, bis Ende Juli müssen die Jungs vom Hof sein und wir müssen diesen Preis kriegen, ansonsten bleiben sie. Und das wurde versäumt. Am Ende hatte man die schlechtere Position dann, indem man nur noch ein paar Stunden hatte, um den Kader für eine ganz wichtige Saison aufzustellen. Dann gingen De Bruyne und Perisic und es kamen Draxler und Dante. Und Das war unterm Strich, das wissen wir heute, leider viel zu wenig. Man hat also an die Säule starke Mannschaft die Axt angelegt. Natürlich nicht ganz freiwillig, wenn man nochmal sich das vor Augen führt, was da rund um den Transfer mit Kevin De Bruyne passiert ist. Dann ist man aber auch hergegangen relativ früh in der Saison von Seiten von Klaus Allofs zum Beispiel. Ich denke an das Spiel gegen den ZSK Moskau, wo ja dann hinterher die ja, Nicht-Anwesenheit der Fans kritisiert wurde. Hat man da dann angefangen, auch an dieser Säule sozusagen zu sägen, also was die eigenen Fans anbetrifft? Jetzt kann man sagen, das war taktisch unklug von ihm, dann die eigenen Fans auch noch so ein bisschen zu kritisieren. Andererseits, er hat nun mal so empfunden und das konnte ich auch irgendwo nachvollziehen. Das war Champions League, da haben sich alle drauf gefreut und dann ist da das Heimspiel und es ist wenig los. Dass ihn das dann so ein bisschen irritiert hat, kann ich nachvollziehen. Vielleicht hätte er sich auf die Zunge beißen müssen, aber wenn ich ehrlich bin, da sind mir die Leute lieber, die dann auch das sagen, was sie denken, auch wenn es möglicherweise unpopulär ist. Für mich hat es in dieser Saison mehrere Meilensteine gegeben, warum man letztendlich so abgeschnitten hat, wie man abgeschnitten hat. Und einer dieser Meilensteine war unter anderem das Spiel in München, das 1:5 und dann auch in Folge das Pokalaus gegen die Bayern, schon in der zweiten Runde als Titelverteidiger. Was passieren kann, aber nochmal auf das Spiel in München zurückzukommen, wenn man vorher sozusagen von allen als Bayernjäger erklärt wird oder zum Bayernjäger erklärt wird und Klaus Allofs auch sagt, wir wollen den Abstand, wollen wir weiter verkürzen auf Bayern und so weiter und so fort. Und dann spielt man eine sehr, sehr gute erste Hälfte und es klappt eigentlich alles und man geht da eigentlich fast 2:0 in Führung und dann muss man mal gucken, wie die Bayern reagieren. Und dann kommt der fünffache Lewandowski, innerhalb von 10 Minuten kriegt man ja die Butze voll und ist krachend auf den Boden gelandet. Glaubst du, dass dieses Spiel auch der Truppe dann einen Knacks gegeben hat? Mag sein. Also andererseits sage ich, gegen Bayern kann man verlieren oder kann man auch 5:1 verlieren. Ich sehe viel mehr als Knackpunkt so ein bisschen das erste Rückrundenspiel in Frankfurt. Da hat der VfL super gespielt, kann das Spiel klar gewinnen und verliert es am Ende des Tages. Und dann war dieser Optimismus, der so ein bisschen im Trainingslager vielleicht auch herbeigeredet wurde und diverse Spieler wurden stark geredet, André Schürrle nach einer schwacher Hinrunde. Hätte sich das dann als bewahrheitet, auch auf dem Platz, hätte das vielleicht in eine andere Richtung gehen können. Aber dadurch dann, dass dieses Spiel verloren wurde, waren die Diskussionen sofort wieder da, die Unruhe herrschte sowieso so ein bisschen mit Niklas Bentner und was da alles war und Julian Draxler im Trainingslager. Dann ging es in die falsche Richtung. Ich würde eher dieses Spiel als Schlüsselspiel sehen. In München tatsächlich, wenn sie da gewonnen hätten und das Spiel über 90 Minuten hätten durchziehen können, das hätte natürlich einen Impuls nach ganz oben geben können. Aber so kam es nicht. Zum Spiel in Frankfurt hätte ich dich natürlich auch gleich noch gefragt. Ist doch für mich einer der Knackpunkte gewesen, dass man da, ja, kaum hat man zur Aufholjagd angesetzt, schon wieder ganz unsanft gelandet ist. Aber ich wollte noch einen Schritt zurückgehen und zwar zum 13. Spieltag. 6:0 gegen Werder Bremen. Da, ja, war ja eigentlich alles in Ordnung. Man hat Platz 3 inne gehabt, man hat in der Champions League überwintert, ist da Gruppenerster geworden. Eigentlich, ja, war doch alles tutti bei uns. Die Frage ist, was ist dann passiert, dass man dann nochmal so eingebrochen ist und zum Ende der Hinrunde auf Platz 7 dann gelandet ist? Das ist eine berechtigte und spannende Frage. Normalerweise sucht man dann immer möglicherweise nach irgendeinem Punkt, was da passiert ist innerhalb des Kaders. Ich glaube nicht, dass man das an einem Erlebnis wirklich festmachen kann. Also die 6:0 gegen Bremen, dann waren sie ganz oben dabei. Hätte er eigentlich beflügeln müssen. Danach haben sie in Augsburg gespielt, auch noch ein Unentschieden. Damit kann man noch leben. Dann haben sie sehr, sehr unglücklich am Ende gegen Dortmund verloren. Aber das waren natürlich alles Spiele, wo man schon den Eindruck bekommen hatte, da fehlt der letzte Funken irgendwie auch an Begeisterung in der Truppe. Oder die Zufriedenheit stellt sich zu schnell ein. Und das hat sich dann ja in der Rückrunde bewahrheitet, dass eine Mannschaft sich für diverse Höhepunkte nochmal hochfahren konnte. Aber wenn es dann wirklich um die wichtigen Bundesliga-Punkte ging und auch kleinere Gegner, da hat sich die Mannschaft schwer getan. Und da ist es dann den Verantwortlichen auch nicht gelungen, diese Sinne zu schärfen, die sie dann 2 Spieltage vor Saisonende nochmal in Grassau am Chiemsee schärfen wollten. Das hätten sie aus meiner Sicht deutlich früher machen müssen, in der Rückrunde vor Spielen, zum Beispiel in Leverkusen, als es dann wirklich entscheidend darum ging, in die Champions League oder in die Europa League zu kommen. Und da hat es nicht funktioniert, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Was für mich aber massiv erstaunlich war, ist die Tatsache, dass ja Klaus Allofs und Dieter Hecking sich immer hingestellt haben wie die Rufer in der Wüste, haben sehr, sehr deutliche Worte gefunden gegenüber der Mannschaft, auch am Ende der Hinrunde. Da steht keine Mannschaft auf dem Platz, oder man hat einzelne Spieler öffentlich kritisiert. Was ich mich dann frage, ist dann bei der Mannschaft das nicht angekommen? Oder haben die gesagt, ach, lass die Alten da mal labern, mir doch egal. Wie hast du es empfunden? Also diese große Unzufriedenheit mit den eigenen Spielern, mit dem Kader, das hat sich in der Tat fast durch die Saison gezogen. Es wurde dann zwar immer wieder auf das Potenzial hingewiesen, aber es gab auch in der Hinrunde ja schon zahlreiche Spiele und Momente, in denen der Kader extremst angezählt wurde von den Machern. Bei der Mannschaft hatte man in der Tat das Gefühl, dass das kommt dann nicht mehr so richtig an und hatte nicht mehr die Wirkung, die sie da vielleicht mit erzielen wollten. Das lässt nur schlussfolgern, dass da zwischen den Sendern und den Empfängern irgendwas nicht mehr stimmt, irgendwas in die Brüche gegangen ist in den vergangenen Monaten und auch das ist dann sicherlich der Grund dafür, dass es diesen Umbruch geben wird, der jetzt bevorsteht. Denn mit diesem Kader jetzt nochmal das weiterzumachen und ihn nur an kleinen Stellen zu optimieren, ich glaube, das würde nicht reichen. Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel kaputt gegangen auch in dieser Saison. Was ja dann zu dem verkorksten Start in der Hinrunde, obwohl man ja gut gespielt hat in Frankfurt, noch mit dazu kam, war so dieses Gefühl, dass auch im Umfeld immer noch mal einer draufgesetzt wurde. Dann kamen die Enthüllungen über Max Kruse, dann hat man im Spiel gegen Hannover ja sich von Seiten der Fans daneben benommen. Da gab es noch mehrere Vorkommnisse, was das angeht. Man hatte so das Gefühl, dass das ja ein Außenbild des Vereins letztendlich erzeugt hat, ja, das unwürdig war. Wie hast du es gesehen? Also ich habe gerade für unser Bilanzheft, was in Kürze erscheint, den Rückblick so ein bisschen geschrieben und habe durchaus auch geschrieben, dass es an sich, dass der VfL zum Chaos-Club mutiert ist. Also für mich fing das schon mit Rückrundentrainingslager in Portugal an, als dort Spieler wie Niklas Bentner und Julian Draxler und Ismail Azawi ihre Sonderschichten schieben mussten, weil sie im Winterurlaub geschlammt hatten. Dann kam Max Kruse im Wochenrhythmus die Negativschlagzeilen auf den VfL zu. Es war Niklas Bentner, der pausenlos für Unruhe sorgte, obwohl er sportlich gar keine Rolle mehr gespielt hat und den man auch viel, viel früher hätte beiseite schieben müssen. Denn so war ein Mann, der keinen Wert für die Mannschaft hatte, ein ständiges Thema und ein Unruhestifter auch in der Kabine. Und ich finde, da hat der Verein zu spät reagiert und das den Schlussstrich unter diese Personalie gezogen. Kommen wir zu einem weiteren negativen Meilenstein dieser Saison aus meiner Sicht, nämlich das Spiel in Leverkusen, das Rückspiel. Sang- und klanglos 0-3 verloren. Wenn man sich die Ausgangsposition betrachtet, das war ja so, dass Wolfsburg vor Leverkusen stand vor diesem Spiel, dass der Trainer bei Bayer, Roger Schmidt, kurz vorm Rauswurf stand, das weiß ich auch aus ziemlich sicherer Quelle, und ja, dass dann so ein Auftritt hingelegt wird, wo, ja, Julian Draxler hat gesagt, die Mannschaft geistig wahrscheinlich schon oder einige Spieler beim Spiel gegen Real Madrid waren. Wie ist das zu erklären, dass man dann, obwohl man ja eigentlich noch alle Chancen hatte in Leverkusen, so eine Entwicklung nimmt, nämlich für den VfL ging es gnadenlos nach unten und für Leverkusen ging es als direkter Konkurrent ja steil nach oben bis jetzt in die Champions League. Ist das nur mit einem Spiel oder mit so einem Spiel zu erklären überhaupt? Ich tue mich schwer damit immer, dass das Spielglück da als Grund zu nehmen, aber Leverkusen hatte dann so Spiele, die haben mit Glück gegen den HSV gewonnen, dann haben sie, glaube ich, in Stuttgart schon besser gespielt und gewonnen und dann kam dieses Wolfsburg-Spiel und dann haben sie sich so in Rausch gespielt und beim VfL ging es an sich genau in die andere Richtung und in Leverkusen war es eigentlich schon zu spät, davor waren ja schon Spiele zu Hause gegen Darmstadt und in Hoffenheim. Die Entwicklung ging nach dem Gladbach-Spiel, wir hatten diese zwischenzeitliche Phase mit dem Sieg in Hannover und gegen Gladbach, da dachte man, jetzt haben sie es verstanden, jetzt kriegen sie diese Kurve. Aber das war nur von kurzer Dauer. Und auch da schien es wieder so, als wäre die Zufriedenheit zu groß gewesen und die Anspannung zu schnell raus aus dieser Mannschaft. Und das muss sich dann auch die sportliche Führung ankreiden lassen, dass sie es nicht geschafft haben, dieses Team, was ja vom Potenzial her, das ist ja unbestritten, deutlich mehr Möglichkeiten hat, dass sie diese Mannschaft so auf Kurs gebracht haben, wie es dann Roger Schmidt letztendlich in Leverkusen hingekriegt hat, der deutlich stärker in der Kritik stand als zum Beispiel Dieter Hecking in Wolfsburg. Positives gab es aber natürlich auch, nämlich ja, das Spiel gegen Real Madrid, das ganz, ganz viel überstrahlt hat, auch aus meiner Sicht. Hast du während des Spiels gegen die Königlichen im Stadion gesessen und dir auch so ein bisschen verblüfft die Augen gerieben, dass diese Mannschaft so ein Spiel drin hat? Habe ich nicht, weil ich im Büro saß und schreiben musste und dieses Spiel nicht im Stadion erleben durfte, sondern meine Kollegen. Aber die Augen habe ich mir durchaus in meinem Büro gerieben, weil ich auf einmal gesehen habe, dass deine Mannschaft 90 Minuten kämpfen konnte und um jeden Ball fighten konnte und gemeinschaftlich verteidigen konnte und kreativ angreifen konnte. Das waren alles Dinge, die völlig verschüttet waren vorher und leider Gottes auch nachher. Und ich finde, das war durchaus auch entlarvend für diese Mannschaft, die sich für so ein Spiel hochfahren kann und begeistern kann, ist aber wenige Tage später schon wieder nicht hinkriegt. Und da hat sich die Mannschaft, so schön dieses Spiel war und so positiv es dann auch in diesem Fall in Erinnerung bleiben soll, durchaus demaskiert dann an diesem Abend. War es dann nur ein Sieg für die staubigen Geschichtsbücher oder hat es für den Verein ja auch in der Wahrnehmung kurz- und mittelfristig was gebracht? Ich sage kurzfristig. Ich befürchte, nächstes Jahr wird sich schon kaum einer mehr daran erinnern, dass Wolfsburg, also in Wolfsburg schon, aber in Madrid oder in anderen großen Metropolen Europas wird sich dann ja keiner groß mehr daran erinnern, weil der VfL Wolfsburg dann ausgeschieden ist gegen Real Madrid und am Ende das eingetreten ist, was ohnehin jeder erwartet hatte. Für den VfL ist es, glaube ich, schon ein Meilenstein gewesen für die Geschichtsbücher. Ich denke aber auch, die insgesamt schlechte Saison wird am Ende in der Erinnerung an dieses Spiel ja das Ganze so ein bisschen überstrahlen. Wenn wir in 4 Jahren über die Saison 2015-16 reden, dann reden wir wahrscheinlich über Max Kruse und Niklas Bendtner und Platz 8 und kein internationales Geschäft. Natürlich aber auch über das 2-0. Also das wird nicht ganz vergessen werden. Nach dem Rückspiel hatte man dann ja auch den Eindruck, ja, aus dem, um nochmal eine neue Metapher ins Spiel zu bringen, dem schwächlich aufgepumpten Ballon, ja, ist dann endgültig die letzte Luft ausgegangen sozusagen. Da gab es ja gegen Augsburg oder vor allen Dingen auch gegen Dortmund oder in Dortmund Auflösungserscheinungen auf dem Platz. Gab es da eine Möglichkeit oder hätte es eine Möglichkeit gegeben, da mal noch gegenzusteuern oder war die Luft eigentlich komplett raus? Ja, ich glaube, das Bild trifft es absolut. Dieser Ballon wurde für Real von allen Seiten aufgeblasen und war ganz, ganz prall. Und mit dieser Brust sind sie dann auch in das zumindest in das Hinspiel gegangen. Und dann ging wirklich, also Cristiano Ronaldo praktisch hat die Luft aus diesem Ballon rausgelassen und die hat auch keiner mehr reingekriegt. Auch das Trainingslager in Grassau, von den Ergebnissen her war das alles richtig, aber wenn ich jetzt nur die Leistung zum Beispiel beim Sieg in Hamburg sehe, war das jetzt nicht viel besser als das, was sie vorher gebracht haben. Es war nur der Unterschied, dass der Gegner nochmal deutlich schlechter war als der VfL und das war dann führte dazu, dass da zumindest nochmal ein einigermaßen versöhnlicher Saisonabschluss geschafft wurde. Da machen wir einen Strich drunter, aber jetzt nicht negativ sozusagen, aber einiges bedient ja schon während des Gesprächs. Was war denn für dich positiv? Kannst du denn was Positives mitnehmen aus der Saison? Und jetzt sag nicht, dass die Saison zu Ende ist. Nein, das nicht für positiv. Also ich muss für unser Bilanzheft dann immer Gewinner, Verlierer beschreiben. Beim Gewinner habe ich dann Maximilian Arnold ausgewählt, der es vom Lehrling zum Leader geschafft hat, wie ich es da beschreibe, dass das dann noch ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ist, der sich da jetzt dann doch, so wie es scheint, etabliert hat, das ist für den VfL wichtig und das ist auch für die Fans, glaube ich, wichtig, dass diese Mannschaft dann mit ihm auch so langsam vielleicht ein neues Gesicht bekommt, weil wichtige ältere Spieler wie zum Beispiel Diego Benaldi oder auch Marcel Schäfer, da scheint die Endrunde so ein wenig eingeläutet zu sein. Deswegen kann man Maximilian Arnold hervorheben und ansonsten fällt's mir schwer. Also dann sind wir bei Real Madrid, dann sind wir beim Heimspiel gegen Bremen als Highlight. Die Mannschaft hat es einem aber schon sehr schwer gemacht, da die ganz tollen Dinge zu finden in diesem Jahr. Ja, du, vielleicht geht er ja auch noch, der Maxi Arnold. Ich meine, wenn Naldo schon geht, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs, nämlich wer verlässt den VfL noch? Das wäre bitter, glaube ich aber nicht. Also der hat sich mit seiner Vertragsverlängerung, die ohne Ausstiegsklausel stattgefunden hat, eindeutig zum VfL bekannt, obwohl er auch andere Möglichkeiten gehabt hätte und ich glaube auch zwischendurch sich seine Gedanken gemacht hat in der Hinserie, als er wieder seinen Platz in der Mannschaft verloren hatte, aber ich glaube, der zählt zu den ganz sicheren Kandidaten, die da bleiben. Bei Max Kruse habe ich da eher Zweifel. Max Kruse wäre für dich zum Beispiel noch ein Streichkandidat. Wer würde da noch auf der Liste stehen? Wer, glaubst du, wird den VfL noch verlassen? Also bei Luis Gustavo und Ricardo Rodriguez ist die Lage klar. Nicht ganz klar ist momentan, bis wann die Fristen laufen, aber sie können den Verein für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen. Und so wie es scheint, gibt es ja auch bei beiden die Tendenz, dies machen zu wollen. Bei Diego Benaglio habe ich Zweifel. So wie das Saisonende jetzt lief, weiß ich nicht, ob er wirklich noch im nächsten Jahr da ist und vielleicht auch Gefahr läuft, dann auf der Bank zu sitzen. Ich finde, das wäre auch ein Ende seiner Karriere in Wolfsburg, das er nicht verdient hätte. Ich finde, da muss eine klare Lösung gefunden werden und da muss man vielleicht einfach nur miteinander reden. Ich habe den Eindruck, dass es zuletzt dort nicht wirklich passiert und ich finde, Diego Benaglio hat es verdient, da Klarheit zu haben. In der Offensive, Julian Draxler und André Schürrle machen den Eindruck, dass sie durchaus das Interesse hätten, den Club wieder zu verlassen. Klaus Allofs hat ein Machtwort gesprochen und gesagt, sie bleiben auf jeden Fall, aber was das wert ist, muss sich auch erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, denn das alles haben wir bei Kevin De Bruyne und Ivan Perisic auch schon gehört. Also ich bin mir sicher, es wird sehr viel passieren. Der VfL ist sehr, sehr aktiv aktuell auf dem Transfermarkt, auch wenn dem Club die Spekulationen, wie es der Verein nennt, nicht so gefallen. Das, was man hört ist und auch selbst schreibt, ist, dass sie sehr aktiv sind und vieles versuchen und viele oder manche auch womöglich überzeugen können, bei denen man überrascht ist. Das ist dann natürlich auch ein finanzieller Aspekt, dass der VfL da die Möglichkeiten hat, den Spielern entsprechende Gehälter zu bieten. Wenn man es dann noch schafft, die auch für diesen Verein zu begeistern, dann wäre es viel wert, weil gute Spieler sind auch im vergangenen Jahr gekommen und haben dann im Endeffekt doch nicht das gebracht, was sich der Verein erhofft hat. Die genauen Namen, wer da alles auf der Liste steht, vom Lukaku-Bruder bis Bruma, das ersparen wir uns jetzt, weil Klarheit haben wir wahrscheinlich eh erst im August. Man kann uns viel vorwerfen, glaube ich, aber man kann uns nicht vorwerfen, dass es bei uns langweilig wäre und dass ich ja emotional nichts tun würde beim VfL Wolfsburg. Das war Thomas Hiete, Sportredakteur beim Kicker und dort zuständig für den VfL Wolfsburg. Danke für deine Einschätzung und die Saisonbilanz im Wölferadio. Ich danke. Vielen Dank. Kurzpassspiel. Großes Aufräumen beim VfB Stuttgart. Nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga wurde ja schon die sportliche Führung entlassen, vor allen Dingen mein Freund Robin Sedut. Ja, und zudem wird sich der Verein, ganz überraschend und exklusiv hier im Wölferadio zu vermelden, zur neuen Zweitligasaison von den Fans der Stadt und der Sportart trennen. Man setze in Zukunft, so die Vereinsführung, auf nationales Rhönradturnen. Mein anderer Freund Aki Watzke von Borussia Dortmund hat sich über Jogi Löw beschwert. Und zwar hat er gesagt, dem deutschen Fußball muss es richtig gut gehen, wenn man vom Team, das 78 Punkte geholt hat, nur 3 Spieler mitnimmt. Jogi Löw hat umgehend reagiert und gesagt, der Aki Watzke, der ist wahnsinnig wichtig für den deutschen Fußball. Und deswegen hat der Jogi noch nachnominiert aus Dortmund Susi Zorc und Norbert Dickel. Aufregung vor dem Relegationsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg. Grund, beide Fanlager haben Probleme, an Karten zu kommen, wie ich gehört habe. Denn die Karten für die Relegation haben sich allesamt die HSV-Fans gesichert gehabt. VfL intern. Jetzt könnte man ja meinen, der VfL Wolfsburg hat diese Saison nicht so viel zu feiern. Im Gegenteil, nur weil es bei den Profis nicht so läuft, kann man trotzdem sagen, wir sind erfolgreich unterwegs. Und das liegt vor allen Dingen auch nicht nur an unseren Frauen, sondern auch an der U23. Die sind nämlich Meister geworden, die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Und da geht es nächste Woche nochmal richtig um die Wurst, nämlich um den Aufstieg in die dritte Liga. Und darüber möchte ich mit Pablo Thiam sprechen. Er ist sportlicher Leiter unserer U23 und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch, Pablo. Vielen Dank. Jetzt sag mal, wie glücklich seid ihr denn, dass das geklappt hat mit dem Titel in der Regionalliga? Ja, natürlich. Eine Meisterschaft zu gewinnen ist immer was Besonderes, weil natürlich sehr viel Arbeit im Vorfeld getan wird. Angefangen Sommervorbereitung, die Spiele, Wintervorbereitung und gerade dann, wenn man jetzt nicht permanent oben war und quasi im Schlussspurt den Titel geholt hat, ist es natürlich was ganz Besonderes. Wie zuversichtlich seid ihr denn, jetzt auch tatsächlich den nächsten Schritt zu machen zum Aufstieg? Ja, wir sind gut vorbereitet, das ist ganz klar. An dieser Stelle muss ich natürlich sagen, dass es natürlich ein Jammer ist, dass man als Meister sich noch für den Aufstieg qualifizieren muss. Aber das sind die Regeln. Wir haben es vor 2 Jahren erfahren, wie die Saison trotz eines Titels dann negativ enden kann, weil wir ganz knapp an Groß Asbach gescheitert waren. Mit einem 0-0 auswärts und einem 1-0 Niederlage zu Hause. Dieses Mal wollen wir es besser machen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und ich bin wirklich guter Dinge, dass es dieses Jahr klappt. Du hast die Groß-Asbach-Geschichte vor 2 Jahren angesprochen. Das war ja leider nicht so erfreulich. Was ist denn der Unterschied zu damals? Gerade vielleicht auch auf unsere Mannschaft bezogen. Na, ich glaube, dass alleine die Tatsache, nochmal Meister zu werden, das ist das zweite Mal jetzt im dritten Jahr. Letztes Jahr waren wir nur Vizemeister. Allein die Tatsache, erstmal Meister geworden zu sein, dieses Jahr sogar noch einen Spieltag vor Ende der Runde. Das gibt uns ein bisschen Luft, mal durchzupusten. Die Jungs konnten ein bisschen auch feiern, was wir vor 2 Jahren nicht konnten, weil direkt im Anschluss ja die Spiele, die Aufstiegsspiele anstanden. Jetzt konnten die ein bisschen feiern, haben ein paar Tage frei bekommen, konnten durchpusten und gehen, glaube ich, auch mental einen Tick frischer, nicht nur in das letzte Ligaspiel, ne? Sondern dann auch in die Aufstiegsspiele, und das kann auch ein Vorteil sein. Wenn man mal Spieler, Trainer hernimmt, was zeichnet denn unsere Mannschaft diesmal aus? Ja, also das, was unsere Mannschaft auszeichnet, ist ganz klar die professionelle Einstellung, die gute Arbeit, die gemacht wurde, diese Beharrlichkeit, diese Zielstrebigkeit, die wir an den Tag legen mussten, weil wir ja auch einen ganz hartnäckigen Konkurrenten, sage ich mal, abschütteln mussten, der schon eigentlich weggezogen war. Und wenn man dann nicht auf Platz 1 steht, sondern Platz 2, 7 Punkte Rückstand, ein Spiel mehr auf dem Konto hat, ist das Thema eigentlich schon gelaufen, ne? Und nach 10 Spielen 10 Siege in Folge zu feiern, ne, in so einem Endspurt und dann noch Erster zu werden, ist dann was ganz Besonderes. Das zeugt schon von einem unheimlichen Charakter und auch Wille. Alles das, was wir eigentlich sehen wollen bei jungen Spielern auf dem Weg zum Profitum. Und deswegen sind wir unheimlich stolz und glaube ich auch sehr positiv gestimmt, dass es dieses Jahr bis zum Schluss auch so weitergeht. Wie wichtig wäre denn der nächste Schritt dann tatsächlich, der Aufstieg für den Verein insgesamt? Also für den Verein als ist es sehr wichtig, weil wir auch, was die Profis angeht, die Lizenzabteilung, hohe Ansprüche haben, ne? Es ist wichtig, dass wir Spieler auf dem bestmöglichen Niveau ausbilden. Und die dritte Liga ist nun mal ein anderer Kaliber. Das ist eine Profiliga unter dem Schirm vom DFB. Das heißt, es wird alles wieder auch ein Tick professioneller. Die Stadien werden voller, wir werden noch mehr unter Druck stehen. Das heißt, für unsere Jungs, sich da auszuzeichnen, da standzuhalten, bedeutet im Prinzip schon einen Riesenschritt Richtung Profitum zu machen. Und deswegen wollen wir diesen Weg mal einschlagen. Das ist nie ein Muss gewesen, aber ich glaube, nach so vielen Jahren Regionalliga ist die Mannschaft heiß drauf, auch das Trainerteam, das ganze Umfeld, wirklich heiß drauf, mal was anderes zu sehen. Und auf diese Aufgaben würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ich glaube, dass es auch unsere ganze Jugendabteilung, unsere ganze Jugendarbeit ein Stück weit auch nach vorne bringen würde. Ich glaube, da würden sich auch ganz viele VfL-Fans drüber freuen. Jetzt ist Samstag aber beim Spiel gegen Flensburg erstmal Meisterfeier angesagt im AOK-Stadion. Habt ihr was Besonderes geplant? Ja, also zunächst einmal wird nach dem Spieltag die Schale überreicht. Das ist immer was ganz Besonderes, ne? Eine Schale hochzustemmen, in jungen Jahren zu lernen, was das heißt, zu siegen, ne? Das ist eine ganz wichtige Botschaft, was die Jungs da mitnehmen. Da wäre es natürlich schön, wenn wir eine gute Kulisse haben und die Jungs würdig verabschiedet werden. Wobei unser Fokus liegt natürlich ganz klar auf dem Mittwoch darauf, ne, wo wir zu Hause das erste Spiel haben gegen Jan Regensburg. Und da wäre es für uns ein Traum und die Jungs hätten es verdient, dass das AOK-Stadion zum ersten Mal ausverkauft wird. Und das ist unser Ziel. Aber natürlich werden wir erstmal den Samstag genießen, wobei die Feierlichkeiten etwas ja sanfter ausfallen werden, weil wir natürlich am Mittwoch drauf schon wieder im Einsatz sind. Ne? Deswegen bin ich froh, dass wir schon einen Spieltag vorher ja das Ding klar machen konnten, so dass die Jungs ein bisschen ausgelassener feiern konnten. Und wir werden noch ein positives Ergebnis erzielen am Wochenende, damit wir uns gut für die letzten zwei Spiele der Saison beziehungsweise die Aufstiegsspiele vorbereiten. Klar, macht dann ja auch mehr Spaß, die Sau rauszulassen, wenn man dann auch den Aufstieg feiern kann. Apropos, du hast es eben schon angesprochen, Jahn Regensburg wird es werden in den Aufstiegsspielen. Für alle, die die Regionalliga Bayern nicht so genau verfolgen, wie schwer wird es denn? Ja, wir spielen gegen eine Männermannschaft. Das ist immer ein Unterschied. Regensburg ist ja irgendwo so ein Stück weit in Bayern auch so ein Traditionsverein. Das heißt, die haben auch einen großen Anhang. Die haben ein sehr schönes Stadion, glaube ich, mit 15.000 Zuschauern. Das wird voll sein beim Rückspiel. Ja, das ist eine Männermannschaft, eine Mannschaft mit Spielern, die schon einige Jahre mehr auf dem Puckel haben als unsere Spieler, ein bisschen mehr Erfahrung. Wie schwer das ist, gegen solche Mannschaften zu bestehen, sieht man auch bei uns in der Liga, wenn wir so Oldenburg, Flensburg, Meppen die Spiele bestreiten. Das ist so eine Kategorie, natürlich ein Tick stärker, weil die auch in ihrer Liga Meister geworden sind. Und das wird ein interessantes Spiel. Wir werden alles reinhauen müssen, was wir haben, um die zu bezwingen, weil bei denen es nicht nur um Ausbildung geht, wie bei uns es der Fall ist, sondern bei denen geht es wirklich um die Lizenzabteilung, die ins Profigeschäft zurück will. Da ist die Motivation auch nochmal eine ganz andere. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Chancen 50-50 sind. Ne? Wir haben eine überragende Serie gestartet. Wir sind gut drauf und wir werden genau das machen, was wir jetzt in den letzten Spielen auch gemacht haben hier in unserer Liga. Wir konzentrieren uns auf unsere Truppe, auf unsere Stärken und versuchen so mit klarem Kopf in die Spiele zu gehen. Und wenn wir unsere Stärke zu 100% abrufen können und die Jungs ihren Level erreichen, haben wir sehr gute Chancen, auch gegen solche Truppen zu bestehen. Das haben wir hinlänglich jetzt bewiesen, auch in den letzten Jahren. Den Ball nehme ich natürlich gerne auf, euren Fokus auf die Ausbildung der Spieler in der U23. Wenn man jetzt von draußen drauf schaut, dann hat man ja nicht immer so den Einblick, aber du, der da ganz nah dran ist, wie groß ist denn die Lücke zwischen euch, zwischen der U23 und tatsächlich dann den Profis, den Bundesliga-Profis? Und wer könnte denn jetzt bei euch aus der Mannschaft dann auch mal den Sprung schaffen? Also grundsätzlich sind alle Spieler, die bei uns den Durchbruch schaffen, auch in der U23 schon so gut ausgebildet, dass sie überall im Profigeschäft, sage ich mal, mithalten können. Nur das Profigeschäft ist ja nicht nur Fußballspielen, es ist ja eine gewisse eine Kopfsache, eine mentale Sache, die noch dazukommt, ne? Und auch viel Erfahrung. Das heißt, die Jungs, die aus der Jugend kommen, brauchen erstmal ein bisschen Zeit, ne? Und die Zeit muss man sich nehmen, man muss dann auch die richtige Entscheidung treffen. Nicht jeder Spieler wird beim VfL Wolfsburg Profi werden, aber es gibt für mich Profitum von der ersten bis zur zweiten oder dritten Liga, gibt es immer wieder die Möglichkeiten, kleinere Schritte zu machen. Es gibt Ausnahmespieler, die von der U19, U23 direkt in den Bundesliga-Kader schaffen, aber in der Regel muss der Gros der Spieler 1, 2, manchmal sogar 3 Jahre in einem guten Unterbau sich präsentieren, um einfach diese Substanz sich anzueignen, die man braucht, um im Männerbereich Stand zu haben. Die Substanz körperlicherseits, die Substanz psychischerseits und die Erfahrung natürlich, die man braucht, um da mitzuhalten. Das sind die Dinge, die manchmal einfach so einen Schritt auch ausmachen. Aber wie gesagt, bei uns sind die Voraussetzungen wunderbar. Die Jungs können unter Top-Bedingungen arbeiten und mit ein bisschen Geduld und viel Fleiß schaffen sie in der Regel den Sprung. Und dann ist es immer abhängig davon, ob dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, das differenziert und hängt manchmal an ganz, ganz kleinen Details nur. Und wer bringt das mit? Gibt es vielleicht auch Spieler aus der aktuellen Meistermannschaft, die du da siehst? Ich sehe da einige Spieler. Ich will jetzt keinen hervorheben, weil wir dafür einfach zu eine starke Serie gespielt haben, dass die Mannschaft sich wirklich, wie man so sprichwörtlich sagt, als Mannschaft präsentiert hat. Ne? Ich möchte da wirklich die ganze U23 loben und ich bin mir aber sicher, dass wir den einen oder anderen im Profigeschäft wiedersehen werden. Gut, kann ich verstehen, wenn du jetzt da keinen namentlich rauspicken willst aus der funktionierenden Mannschaft. Trotzdem nochmal eine Frage zur Rolle der U23. Der geplante Umbruch bei den Profis ist ja sozusagen in aller Munde. Welche Rolle kann die U23 dabei spielen? Ist man da im Austausch, im regelmäßigen? Ist man da in Gesprächen, was das angeht? Welche Rolle man da auch letztendlich spielen kann für die Profis? Zunächst ist es so, dass unsere jungen Spieler regelmäßig die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren. Das ist ja ganz klar. Gerade jetzt in Zeiten Europameisterschaft, das heißt viele Nationalspieler unterwegs. Dieter Hecking hat alle Spieler von uns im Visier. Wie weit die Spieler dann letztendlich sehen, müssen sie zeigen, wenn sie dann tatsächlich bei den Profis dann auftauchen. Die sind regelmäßig da, trainieren mit, aber sie merken bei allem Talent, was sie haben, bei allem Können, dass das doch noch ein anderer Wind ist und darauf versuchen wir sie vorzubereiten und genau um diesen Druck zu erzeugen, der oben herrscht, wäre es für uns eine schöne Sache, wenn wir in der dritten Liga spielen würden, weil wir dann nicht die Mehrzahl der Spiele gewinnen würden zwar, aber weil wir die Möglichkeiten bekommen, uns unter noch schärfere Gegebenheiten in einer schärferen Umgebung uns zu positionieren, ne? Und da ist es so, dass die Jungs, die jetzt in der Lage sind, sie da relativ schnell durchzusetzen, auch dann eine größere Möglichkeit haben oder Chance, oben dann nochmal aufzutauchen. Das ist der Grund, warum wir das Ganze machen. Aber alle Spieler stehen im Fokus und haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Leistung letztendlich entscheidet, wie weit man ist. Letzte Frage. Wir gehen natürlich fest davon aus, dass es mit dem Aufstieg diesmal klappt. Wenn du mal in die Zukunft schaust, wie seid ihr da aufgestellt? Ich meine, letztes Mal gab es einen Trainerwechsel, Spieler kommen und gehen. Das ist ja, liegt auch so ein bisschen alles in der Natur der Sache. Wie siehst du denn die U23 jetzt auch und die Rolle der U23 in Zukunft? Grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Jahr oder spätestens alle zwei Jahre eine Riesenfluktuation haben in der U23, weil wir natürlich als erste Maßgabe haben, auch die Jungs, die in der U19 die Saison abgeschlossen haben, auch zum großen Teil bei uns zu integrieren. Das heißt, wir werden nächstes Jahr mit einer noch jüngeren Mannschaft, egal in welcher Liga wir spielen, ins Rennen gehen. Ne? Und natürlich wird die Qualität der U19-Spieler auch immer besser, nur wie gesagt, unser Gedanke ist die Ausbildung und deswegen ist es egal, in welcher Liga wir spielen, wir werden auf unsere U19-Spieler erstmal setzen und bauen und versuchen, die weiter zu fördern. Die U23 ist die höchste Ausbildungsmannschaft, die wir haben in der beim VfL. Das heißt, das ist die Spitze des Eisbergs, wenn man aus der Jugend kommt, ne? Und wir geben denen die Möglichkeiten, sich da zu präsentieren. Darüber hinaus werden wir natürlich, und da laufen die Vorbereitungen oder die Arbeiten natürlich auch schon, gucken, wie kann man sich ergänzen, auf welche Positionen bräuchten wir ein paar erfahrene Spieler, die das ganze Gebilde dann von innen lenken. Das sind die Themen, die man immer hat, aber wir planen in der Regel immer in ein- bzw. zwei Jahresschritte, weil wir immer versuchen, so viele Jugendspieler wie möglich aus den eigenen Reihen, aus der U19 nach oben zu ziehen. Dafür drücken wir natürlich alle Daumen. Am Samstag aber erstmal eine ganz tolle Meisterfeier wünsche ich. Kommt alle hin ins AOK-Stadion und natürlich kommt auch hin zu den Aufstiegsspielen gegen Jahn Regensburg. Die Mannschaft kann bestimmt jede Unterstützung gebrauchen. Das war Pablo Thiam, sportlicher Leiter unserer U23. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan geht die Straße entlang und sieht, dass ein anderer Eintracht Braunschweig-Fan an einer Laterne steht und da immer gegenklopft. Und er geht hin, was machst du denn da? Na hier, guck mal, der Zettel. Da steht drauf, 50 Mal klopfen gibt's 500 Euro. Ne, Eintracht Braunschweig-Fan klopft weiter, ist fertig. Toll, was ist denn jetzt mit den 50 Euro? Wann kommt denn hier mal einer? Da guckt der andere Eintracht Braunschweig-Fan nach oben und sagt, ach, kommt bestimmt gleich einer runter. Oben brennt schon Licht. Und damit sind wir auch schon durch mit der heutigen Ausgabe, der großen Saisonrückblicksausgabe sozusagen. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei Norman für die technische und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Hinweisen möchte ich aber auch nochmal auf das Spiel unserer U23 und das Pokalfinale der Mädels. Die Wölfinnen spielen gegen Sand. Ich habe immer gedacht, damit macht man Burgen oder so, aber nein, der Club heißt so und zwar in Köln, im ja, ehemaligen Müngersdorfer Stadion, in der, wie heißt das, Rhein-Energie-Stadion, genau. Da findet das Pokalfinale statt. Also, wer Bock hat zu U23, schön hinfahren. Wer Bock hat, die Wölfinnen zu unterstützen in Köln, Abmarsch, Abmarsch und dann hoffentlich einen Pokal mit nach Hause bringen. Wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Ich habe noch einige Schweinereien spezieller Natur im Petto. Viel verraten wird jetzt noch nicht, aber es wird wieder sehr interessant. Wer auch noch nicht teilgenommen hat an der Umfrage übers Wölferadio bei wolfsblog.de, möge das bitte tun. Würde ich mich sehr freuen. Es haben schon ganz, ganz, ganz viele mitgemacht. Und ein Ergebnis kann ich schon verraten und das hat mich total gefreut und stolz gemacht. 97% aller Teilnehmer freuen sich über das Wölferadio, finden das gut oder sehr gut. Also das ist meine Quote, da hätte ich ja früher für die SED kandidieren können im Osten. Und was meine Person angeht, auch eine ja, 97%ige Zustimmung. Also ganz so viel Scheiß erzähle ich offensichtlich doch nicht, muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen. Das werde ich tun, versprochen, und alles Weitere wird sich dann zeigen in den kommenden Wochen und Monaten. Danke für eure Treue erstmal bis hierhin und ich sag mal, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL.